Nun, diese Wiederkunft des Gleichen beim Auftauchen eines Denkens, das abermals Zions Weltherrschaft bedroht, setzt mir gegenüber mit verblüffender Schnelligkeit ein. Wie ich die Behauptung, dass Herr Funk, der unter anderem die Vertretung des Michel für Süddeutschland in der Hand hat, Jude sei und als solcher dafür zu sorgen habe, dass ich unter keiner Bedingung als Deutscher bei den Deutschen anerkannt und gehört werde, vertrete, das mag man gleichfalls im Anhange nachlesen. Zittert doch Zion vor nichts so sehr, als dass die gewisslich auch vorhandenen rechtschaffenen Elemente im Judentum, die, mögen sie in scheinbarer Entsklavung noch so weit fortgerückt sein, heute nolens volens auf Zions Seite stehen, nun einen Ausweg aus der Ratlosigkeit ihrer zwiespältigen Stellung finden und gar vom Judentum selber zum ersten Mal in der Welt ein wahres, ehrliches Abrücken von beweglicher Lebensführung ersehnt werde. Den Antisemiten zum Troste sei hier nebenbei erwähnt, dass diese Gefahr nicht so groß ist, da ja zwar ratloser, aber doch fassender Geist die unumgänglich nötige Voraussetzung solch auswegsuchender Sehnsucht wäre. Und so wird denn, um zu verhindern, dass der gefährlichste, weil Zion wirklich durchschauende Gegner als der gehört und befolgt werde, der er nun einmal ist, zwar alles Unwesentliche seines Denkens in jener Broschüre gelobt und gebilligt, auf das umso energischer alles verneint, vertuscht, weggeleugnet und dem Deutschen ferngehalten werde, was ihm die wahre Erlösung vom jüdischen Weltjoche brächte. Der Versuch, der dort gemacht wurde, die sämtlichen früheren Schriften des Verfassers, auf die er in zahlreichen Fußnoten hinzuweisen wusste, als überhaupt nicht vorhanden zu betrachten, oder besser gesagt, vorsichtigerweise nicht zu betrachten, hatte den guten Zweck, die Grundgedanken des Verfassers so hinzustellen, als seien sie längst vertrautes Gemeingut des deutschen Volkes und mithin nicht weiter erwähnenswert. Dieser Versuch wird wohl durch diese unsere neue Schrift derartig wirkungslos gemacht worden sein, dass der gründliche Deutsche sich nun auch um die neue erkenntniskritische Grundlage, wie sie für den Kampf gegen Zion unumgänglich notwendig ist, kümmern und umsehen wird. So mag denn Rabbi Funk weiterhin das unerschütterliche Vertrauen seiner deutschen Genossen besitzen, uns zu beschwindeln, wird weder ihm noch seinesgleichen jemals gelingen. Als drittes Beispiel für den geistig Abkommandierten wollen wir Herrn Otto Hauser erwähnen, über dessen Buch »Geschichte des Judentums« der Anhang ausführliche Auskunft erteilt. Und während nur der eine Umstand ins Feld zu führen, dass ein Werk dieses Titels, erschienen im Jahre 1921, weder mein Buch noch gar die Weisen von Zion erwähnt, dies eine würde genügen, Werk und Autor mehr als verdächtig zu machen und sie jedenfalls als für die Erkenntnis des Judentums berücksichtigenswert auszuschalten. Was sich das Judentum ansonsten leistete in dem drolligen Versuche, den verhasstesten Gegner doch irgend für sich in Anspruch zu nehmen, das soll die Einleitung zur zweiten Auflage von Geist und Judentum behandeln, worauf wir hier nur im Voraus zu verweisen vermögen. Was der Deutsche aber mit allem Eifer von Zion erlernen und ihm nachzuahmen sich befleißigen sollte, ist die ungeheure Bewusstheit, mit der es bis ins Kleinste den Kampf gegen den Widersacher zu führen weiß. Und was der Deutsche immer noch nicht genugsam erkennt, jedenfalls aber niemals bewusst und geistesgegenwärtig in den Dienst des ihm bevorstehenden letzten Kampfes stellt, ist die Persönlichkeit, ihre unmittelbare Wirkung, die Macht und Kraft, mit der sie auf eine ganze Zeitperiode richtunggebend einzuwirken vermöchte, sofern man sie richtig und voll und ganz zu verwenden beflissen wäre. Zion aber weiß aufs Genaueste, wie man es macht, diese größte aller Gefahren, die tatkräftige Persönlichkeit zu ertöten und ihr Auftreten oder gar Wirken unmöglich zu machen. Und so heißt es denn in den Weisen von Zion, Seite 86, analog der bereits im Wirtschaftsleben zitierten Stelle über die Bedeutung der persönlichen Tatkraft: Es gibt nichts Gefährlicheres als die Macht der Persönlichkeit. Ist sie mit schöpferischen Geisteskräften begabt, so vermag sie mehr auszurichten als Millionen von Menschen, die wir miteinander entzweit haben. Darum müssen wir die Erziehung der nichtjüdischen Gesellschaft dahin lenken, dass sie vor jeder Sache, die Tatkraft und Entschlussfähigkeit erfordert, in hoffnungsloser Schwäche die Hände sinken lässt. Wenn allen die Freiheit des Handelns zusteht, ist die öffentliche Tatkraft gelähmt. Dagegen sind schwere sittliche Zusammenstöße, Enttäuschungen und Misserfolge unvermeidlich. Und da sie von sich, dem auserwählten Volke, sprechen und ihre ihnen von Gott vorausverkündete Herrschaft über die ganze Welt sowie die ihnen hierzu verliehene Begabung, da heißt es zu Trost und Beruhigung auf Seite 84 also: Selbst wenn im gegnerischen Lager ein Geistesheld erstände, der sich mit uns in einem Kampf einließe, so müsste er dennoch unterliegen, da der Neuling sich mit dem Alteingesessenen nicht messen kann. Der Kampf zwischen uns wäre so schonungslos geworden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, auch wäre der Geistesheld zu spät gekommen. Und endlich, da unsere Weisen den ihren einschärfen, dass sie jedes Volk verschieden und seiner Art gemäß zu behandeln haben, heißt es betreffs der einzelnen im jeweiligen zu bearbeitenden Volke hervorragende Persönlichkeiten, Seite 91, wenn sie aber vorsichtig zu Werke gehen, werden sie sehen, dass schon ein Jahrzehnt genügt, um selbst festesten Charakter zu Fall zu bringen. Nun, gerade dieser letzte Satz und die freche, höhnische Zuversicht der Allesvergewaltiger, die aus ihm herausjubelt, gibt uns den festen Glauben an die Möglichkeit eines Sieges des fassenden Geistes noch in allerletzter Stunde. Denn nicht 10, sondern die mehr als 20 wichtigsten Mannesjahres hat Zion sich gemüht, uns von dem erwählten Wege abzulenken und uns einsam und verlassen von aller Welt stutzig zu machen, zu verwirren und ins Wanken zu bringen. Und es ist ihm nicht gelungen und wird ihm nicht gelingen. Sollte es Verrat und Tod rund um denjenigen weiterhin säen, den Israel zu vernichten gedenkt. Wohl können sie den Freund dem Freunde, die Frau dem Gatten, das Kind dem Vater und den Bruder abspenstig machen mit teuflischen Künsten. Nie aber, und dies verbirgt den endgültigen arischen Sieg, werden sie die in sich selber gefestigte Persönlichkeit dazu bringen können, sich selber untreu zu werden und von dem erwählten, ja vom Schicksal aufgezwungenen Weg abzuirren und abzuweichen.